Genosse Kim Jong-un schickte den Teilnehmern des 9. Kongresses des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung die Geschenke, die ihnen am 25. August übermittelt wurden.